Yo, yo, yo, welcome to Sag jetzt erstmal echt traurig, wenn der Dominik euch erklärt, dass sein Hund seine Notizen für die kommende A-Folge gefressen hat. Es ist umso witziger. Weil es nicht der Hund war, sondern die Katze? Auf dem Weg hierher habe ich im schönen Nürnberg meine Notizen verloren. Das heißt, irgendeine arme Seele ist gerade extrem verstört, weil es gelesen hat, was ich aufgeschrieben habe. Ich hoffe, das klingt so wie so Morddrohungen oder ähnliches. Kennt ihr die Pumuckl-Folge, wo Pumuckl schreiben lernt? Nein. Okay. Ich glaube, wenn ich anfangen würde, sie zu sehen, würde ich sie wiedererkennen. Das ist auch so, er lernt dann nur ein paar Wörter aus der Zeitung abschreiben, ohne zu wissen, was er da eigentlich tut. Stimmt. Und dann läuft es darauf hinaus, dass er der Nachbarin einen Zettel in den Briefkasten wirft, wo 4 Bier tot oder so draufsteht und sie dann total durchdreht. Daraufhin. Stimmt. Meine Tochter feiert es. Das ist ja schon wegen makaber. Die hat, glaube ich, wir haben auf dem iPod irgendwie alle Pumuckl-Folgen zum Anhören und die schläft jeden Tag damit ein. Die hat bestimmt jede Folge schon 20 Mal gehört. Okay, gut. Also, deswegen müssen wir uns jetzt auch ein wenig sputen. Erklär uns doch, weil mein iPhone hat nämlich nur noch begrenzt Batterie. Was umso witziger ist, wenn ich bei Hinweis Nummer 6 dann auf einmal abbreche. Moment, und ich habe vergessen, wer es eigentlich war. Ja, genau. Ich hoffe, du hast wenigstens im Flugmodus. In der Tat. Ich beginne. Meine Mutter, Margarete Köstlin-Rentsch, 1880 bis 1945, war eine der ersten Ärztinnen in Deutschland. Mhm. Nochmal das Jahr bitte. Die Lebenszeit dieser Mutter war 1880 bis 1945. Okay. Maria Theresa. Nein. 1989 wurde mir das Bundesverdienstkreuz am Band verliehen und 1999 durfte ich mich zu meinem 80. Geburtstag im Goldenen Buch der Stadt Flensburg verewigen. Die Ehrenbürgerwürde der Stadt Flensburg erhielt ich jedoch nicht. Der Flensburger Tennisclub wollte mich wegen allgemeiner Bedenken nicht als Mitglied akzeptieren. Daraufhin ließ ich mir meinen eigenen Tennisplatz bauen. Hast du nicht gesagt, dass du diesmal deine Hinweise auf eine Seite gebracht hast? Nee, hast du einfach nur die Schriftgröße verkleinert, oder? Ist es Otto oder Boris Becker? Nein. Michael Stich. Michael Schanze. Achtung, wieder schöne Meta-Reference zu unserer letzten Hauptfolge. Ich war bekennender Naturist und wurde 1960 Mitglied im Deutschen Verband der Freikörperkultur. Karl Wilhelm Diefenbach. Ja, es ist Karl Wilhelm Diefenbach. Wann war das Jahr? Entschuldige, ich war so abgelenkt von der Vorstellung von nackten Männern. Oder 1960. Ist es ein Mann oder eine Frau? Im Zweiten Weltkrieg war ich bei der Luftwaffe. Vor dem Krieg war ich Kunstflieger. Udo Jürgens. Habe ich schon Kurt Cobain gefragt? Warum braucht man im Weltkrieg Kunstflieger? Nee, vor dem Krieg. Ach so, vorher. Am 28. September 1939 heiratete ich im Rahmen einer Kriegstrauung. 1943 wurde mein Sohn Klaus geboren. Du springst ganz schön durch die Jahre, das ist echt schwer dir zu folgen. Oh ja, das sind massig Fakten. Es ist der Vater von Klaus Kinski. Ja. Soll man gar eine Person vorzubereiten, die überhaupt nicht berührt ist. Klaus Kinski Senior. Ich kann dir echt nicht folgen. Ich versuche gerade irgendwie die Jahreszahlen auf die Reihe zu bringen. Im Mai 1944 verunglückte mein Ehemann bei einer Flugzeugkollision tödlich. Ist es diese Frau, die diese berühmte Pilotin? Nee, das ist eine Britin, ne? Nee. Diese, oh Gott, wie heißt die? Ja, ja. Ich hab's vergessen. Diese eine berühmte britische Pilotin. Diese eine berühmte Frau, die es gibt. Oh Gott, wie heißen die? Ich weiß es nicht, mir fällt's gerade nicht ein. Dieses nicht. Starbuck. Was? Battlestar Galactica? Was? Nie gesehen? Muss leider passen. Ah, ist das sowas Ähnliches? Ist das sowas Ähnliches wie Star Trek? Ja, nur in geil. Nur in geil. Heute ist übrigens der 4. Mai, nur fürs Protokoll. Wo May the Force be with you. Haha. Live long and prosper. Das ist tatsächlich ein T-Shirt, das ich gerne hätte, dass die Enterprise drauf und drüber steht Star Wars. Ich habe bloß mehrfach im Font von Star Trek den Titel Star Wars gesehen. Ist auch gut. Jetzt wird es spektakulär. Und das, ich hatte es vorhin angeteasert in einem anderen Podcast, das ist eventuell eine Urban Legend, weil ich habe auch eine komplett Gegenaussage gefunden, aber ich finde das sehr schöner. Beim Einmarsch der Roten Armee konnte ich am 22. April 1945 von Gatow aus mit Sohn, Kindermädchen und weiteren 4 Personen mit einer Siebel FH-104, also sie ist Pilotin, ja, und kann mit einem Kleinflugzeug. Dass sie eine Pilotin ist, das habe ich jetzt schon verstanden. Zunächst danke. Nach Barth und von dort am 30. April 1945 über Travemünde nach Leck und schließlich nach Flensburg flüchten. Was ist jetzt die gegenläufige Aussage, dass sie mit dem Auto gefahren ist? Dass sie kriegsgefangen wurde. Und dann. Oh. Nach dem Krieg schlug ich mich mit Schwarzmarktgeschäften durch. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass mir dieser Satz wirklich zu denken gegeben hat, weil wie oft wir jetzt in Folgen schon quasi, und dann wollte ich eigentlich gut sein, aber musste. Das ist so krass. Mhm. Ja. Leute, haltet mal kurz inne und seid froh, in welcher Zeit ihr lebt. In Gesprächen mit anderen Frauen wurde deren Dilemma immer wieder deutlich. Einerseits ihr Bedürfnis nach Sexualität, andererseits ihr Wunsch, wegen Wohnungslosigkeit und Zukunftsängsten aktuell keine Kinder bekommen zu wollen. Also wurde ich Hofmutter. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich war entsetzt, wie viele beispielsweise in Hinterhöfen Abtreibungen vollziehen ließen und brachte daraufhin eine Broschüre über Verhütung heraus. Ein voller Erfolg. Mach das doch einfach vor dem Haus. Nein. Das dürfte das Geschmackloseste sein, was du heute gesagt hast. Das stimmt. Eine lange Reihe von geschmacklosen Dingen. No idea, really. Ich überlege gerade, also klingt, als wäre sie stark in der feministischen Bewegung unterwegs gewesen. Oder würde man sie heute noch als Feministin bezeichnen? Also heute ist sie tot. Postmortem würde ich sagen. Ich würde sie als tot und muffelig bezeichnen. Und sehr schweigsam. Ich rechne mal kurz zurück, wie viel von der Leiche. Nein, Moment. Ich führe fort, bevor das hier entgleist. Heute gelte ich als eine der einflussreichsten deutschen Frauen und als eine der Wegbereiterinnen zu einer offeneren und freieren Gesellschaft. Von den über 2000 Prozessen in meinem Leben verlor ich nur einen. Und ich weiß, welche Frage kommt. Nein, ich weiß nicht, welchen sie verloren hat. 2000 Prozesse? Wow, jetzt ist die Frage für mich. Wurde gegen sie als Person geklagt oder hat sie sich sozusagen hinter andere gestellt? Das ist interessant. Na gut, aber wahrscheinlich in der Zeit, wo die geflogen ist, wurde die schon einfach irgendwie angeklagt für Frau am Steuer, so ungefähr. So, das war ja schon außergewöhnlich. Eine Frau beim Militär, eine Frau im Cockpit. Also ich glaube wirklich so, die Masse der Klagen kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall. Und wir haben ja auch gelernt, FKK ist auch nicht immer hier ganz leicht, da wird man auch schnell mal vor Gericht geteilt. Der Spannungsbogen ist jetzt schwierig, weil ich bin tatsächlich schon bei meinem letzten Hinweis und deswegen gebe ich euch eine kleine Zwischeninformation, so quasi 9.5. Sie hat quasi diese Broschüre, war sehr erfolgreich und dann hat sie gemerkt, dass da ein großer Bedarf besteht über derlei Informationsmaterial und dergleichen. Aber ist jetzt nicht so jemand abgedreht, also es ist keine Beate Use oder sowas. Mein Versandhaus hatte nach anfänglichen massiven Protesten schon Anfang der 60er Jahre bereits 5 Millionen Kunden. 1962 eröffnete ich in Flensburg mein Fachgeschäft für E-Hygiene, den ersten Sexshop der Welt. Wow. Beate Use. Ich wusste nicht, dass sie Pilotin war. Ich wusste überhaupt nichts über die. Offensichtlich wussten wir das nicht. Aber tatsächlich, sehr interessant, bis vor ungefähr 5 Jahren gab es in Bamberg in der Sandstraße noch einen Laden, der stand groß daneben. Beate Use. Nein, eben nicht, sondern Fachhandel für E-Hygiene. Man kann sich nicht vorstellen, wie bieder die Zeiten waren. Und sie hat da tatsächlich einen Nerv getroffen. Es ist auch so, dass die Nazis halt während des Zweiten Weltkriegs du solltest dem Führer ja Kinder gebären, vor allem in der zweiten Hälfte des Krieges. Und deswegen war Verhütung halt absolut verpönt. Klar. Und es war auch die Verhütungsinfrastruktur nicht da. Und dann hattest du halt nach dem Krieg entsprechende Probleme. Also nicht, dass das nicht während des Krieges schon andere Probleme waren, aber einfach danach. Und die Beate Huse hat das quasi erkannt und hat sich da eingesetzt und ist natürlich auch oftmals da auf Hürden gestoßen. Sie hat zum Beispiel in den allerersten Laden hat sie, die Behörden haben ihr geraten, sie solle diesen Laden an Weihnachten eröffnen. So ungefähr, weil da kriegt es niemand mit und niemand regt sich an Weihnachten auf. Ja, ja, verstehe. Und dann nach Weihnachten ist, da läuft ja schon eine Woche so ungefähr. Ja, ja. Aber wann hat die den Laden aufgemacht? In den 60ern? Ja, also Ende der 50er. Und dieser erste Sexshop wirklich war 1962. Gute Frau. Ja, so diese ganze Geschichte der Vibratoren ist ja auch eine sehr interessante. Aber ich weiß nicht, ob ich euch da jetzt zu viel erzählen will oder ob ich mir das mal für später aufhebe. Aber das war ja ursprünglich eigentlich so ein medizinisches Gerät. Gegen Hysterie. Genau, ja. gegen spinnerte Frauen, würde ich es mal nennen. Was man damals als solche bezeichnet hat. Ja, das war's. Das letzte Moment, wo er sagt, danke Dominik, du hast meinen Horizont total erweitert. Danke Dominik, du hast meinen Horizont sehr erweitert. Und irgendwann errate ich es auch mal. Ich bin mir sicher. Ich bin nicht so dumm wie er. Irgendwann errate ich auch mal was. Tja, jetzt hast du ja noch eine Chance. Bis denn, ciao. Ciao.